Lass uns anstoßen. Okay. Ja. So, also. Auf ein gutes Gelingen. Eben. Herzlich willkommen zu Fehlfarben Nummer 1. Jetzt unterbreche ich nicht gleich. Oder Nummer 0. Wie man das jetzt sehen will. 001 110. Das Binäre, das machen wir dann nachher. Wir schneiden das alles aus. Ja. Also herzlich willkommen zu Fehlfarben, dem nennen wir es mal Kulturpodcast. Kurze Erläuterung zu dem, was wir bei Fehlfarben machen wollen. Wir besuchen eine Kulturveranstaltung, vermutlich meistens eine Ausstellung oder sonst was. Es geht darum, ein gemeinsames Kulturerlebnis, und dann setzt man sich danach zusammen und redet drüber. Mit viel Wein. Dabei trinken wir auch Wein. Weil er uns gut schmeckt und weil wir den auch interessant finden, darüber reden wir dann auch so ein bisschen. Dann muss man natürlich erläutern, wer sind wir? Fange ich mal an. Ich bin der Felix. Auf Twitter bin ich unter @SammyKufur zu finden. Und zu meiner Linken sitzt der Florian, kurz Flo einfach. Und mein Twitter-Nick ist Munifornication. Links von mir die Anke. Genau, Anke, super. Twitter-Nick Anke Gröner. Und links von mir der Kai, der den Twitter-Nick @Probeck hat. Okay, wunderbar. Also. Tada! Unser Jingle! Ah. Wow, das ist ein böser Insider. Okay, ja. Jetzt springen schon die ersten Hörer ab. Ja. Dann macht ja nichts. Ja, rausschneiden. da wird nichts geschnitten. Ja, unser Jingle ist super. Ja. Also, ja, vielen Dank für die kurze Vorstellungsrunde. Dann springen wir gleich einfach ins Thema rein. Wir waren heute in der Villa Stuck in München und haben uns eine Ausstellung dort angeschaut. Die Ausstellung heißt Regina Schmeken unter Spielern die Nationalmannschaft. Regina Schmeken ist eine deutsche Fotografin, die vornehmlich mit Schwarz-Weiß-Fotografie arbeitet. Und die seit längerem ein Interesse an Sport bzw. generell Bewegungen und der Ästhetik, die sich daraus entwickelt, hegt. Und sie hatte die Chance, nach einem Treffen mit Oliver Bierhoff, dem Manager der deutschen Fußballnationalmannschaft, die deutsche Fußballnationalmannschaft bei Spielen und im Training zu begleiten, und zwar in den Jahren 2011 und 2012, ich glaube bis zum Ende der Europameisterschaft im Jahre 2012, und wenn ich die Zahl richtig im Kopf hatte, hat sie insgesamt so 16 Spiele begleitet und drumherum eben auch die Trainingseinheiten. Und diese Fotos sind jetzt in einer Auswahl ausgestellt in der Villa Stuck. Sollte man vielleicht dann für die interessierten möglichen Hörer, die Ausstellung läuft noch bis 14.09.2014, und wir fangen einfach mal an, unsere Eindrücke zu schildern. Ich denke, ich gehe jetzt einfach mal alphabetisch vor und sag, also Anke, was sind so deine Eindrücke von der Ausstellung? Mir hat die Ausstellung sehr gut gefallen. Ich muss gestehen, als ich den Titel gehört habe, Spieler Nationalmannschaft, dachte ich, ja gut, klassische Sportfotografie-Ausstellung, der grüne Rasen, das Leder, Kampf, Muskeln, Schweiß, tausendmal gesehen. Fand ich überhaupt nicht. Mir hat das Format generell gefallen. Also es sind alles querformatige Bilder, alle so einmal ein Meter, nee, was haben wir hier? 109 mal 163 Zentimeter. Ich fand die Hängung sehr interessant, da können wir ja später noch drüber reden, aber vielleicht beschreibe ich einfach mal mein Lieblingsfoto in der Ausstellung. Das ist von Mario Götze, Ausgräne für Mario Götze. Wir sehen ihn von hinten in der Rückansicht komplett. Wir sehen links im Bild die Eckfahne und er schießt halt gerade einen Eckball. Heißt das Eckball? Eckstoß? Ich bin völlig verwirrt. Eckstoß? Eine Ecke. Eine Ecke, natürlich. Ja. Wie gesagt, rechts die Eckfahne, links sehen wir noch den Ball, der so gerade aus dem Bild rausfliegt. Und wir sehen ihn halt beim Schuss. Und was ich an dem Bild so spannend fand, war, dass im Zentrum das Bild nicht er steht oder die Fahne, der Ball, der Rasen, die Zuschauer, was auch immer, sondern das, was wirklich im Zentrum des Bildes ist, ist sein Arm. Also genau der Teil, mit dem man im Fußball wirklich überhaupt nichts zu tun hat, was möglichst überhaupt nicht in die Nähe des Balls, des Fußes, des Gegners kommen soll. Und genau das ist das Zentrum des Bildes. Deswegen fand ich das Bild so spannend. Und für mich stand das so ein bisschen stellvertretend für den Rest der Ausstellung, weil es für mich fast alles Ansichten waren, die ich vielleicht schon mal gesehen habe, aber nicht in der Komposition, in der Anordnung, in der Hängung. Also teilweise waren da so Diptychon-artige Anordnungen. Das wäre jetzt so der erste spontane Eindruck. Es war einfach ein sehr spannendes Bild für mich und der Rest der Ausstellung war genauso. Also ich habe in sehr vielen Bildern Dinge gefunden, die ich so nicht erwartet hätte bei dem Thema Fußballer in Schwarz-Weiß. Und ich fand die, wie gesagt, sehr, sehr schön. Jo, das war schon mal ein kurzes Statement. Ja, das war da fällt mir schwer drauf zu folgen, weil ich kann mich mindestens vollumfänglich anschließen. Ich fand es fantastisch. Ich bin sehr angetan. Ich finde die Hängung toll. Ich finde die dargestellten Objekte toll. Ich finde es faszinierend, dass man bei bestimmt den meisten fotografierten Menschen, die es in Deutschland so gibt, denen noch immer noch so Aspekte entlocken kann, die für mich neue Blickwinkel sind. Ich finde die Art und Weise, wie die Fotografin mit den Möglichkeiten ihres Mediums arbeitet, faszinierend. Ich finde die technische Qualität herausragend. Ich finde die Komposition, also die Kadrierung toll, wie dann eben, du hast schon erwähnt, dass da eben nur der Arm zu sehen ist, wie dann zum Teil dann wirklich losgelöst von dem sonstigen Objekten dann die Köpfe abgeschnitten werden oder nur Hände, Füße, Teile des Trikots zu sehen sind und man trotzdem zum Teil erahnt, wer es ist. Also beim einen Nationalspiel habe ich da völlig versagt, bei dem anderen, das ist doch bestimmt der Unterschenkel von Schweinsteiger und ich so, yes! Ich dachte bei einem, das ist doch garantiert Müller und dann guckte ich auf den Plan, den ich übrigens auch super fand, das ist Mats Hummels, das war dann doch ein bisschen peinlich. Ich war mir sicher, ich hatte schon im Kopf den Satz vorformuliert, man erkennt sie schon an den Unterschenkeln und die Art, wie sie die Stutzen tragen. Und ja. Mats Hummels! Ja, wenn das nicht schon Spoilern ist, ich fand es tatsächlich großartig, wie dann das Phänomen gelöst wird, dass man halt als Konsument von Kunst in der Regel vielleicht einen Tick Information braucht. Wer hat gemalt? Wer ist da drauf zu sehen? Wie heißt das Bild? Und dass es hier so gelöst ist, dass man tatsächlich eine völlig beschreibungsfreie Hängung hat, aber dass einem der Mensch, der einem die Eintrittskarte abreißt, hinterher rennt. Das war bei mir so, weil ich mir erstmal den Raum angesehen habe. Der ist einem hinterher, hat einem ein Blatt Papier in die Hand gedrückt, auf dem jedes einzelne Foto mit dann den jeweiligen Angaben steht. Da steht dann tatsächlich auch zu jedem einzelnen Foto Deutschland, Niederlande, Hamburg, 15.11.2011, immer das Spielergebnis steht dann dazu bei Spielen. Es sind auch Trainingsfotos dabei, aber es ist tatsächlich Spieler der Nationalmannschaft nach einem Tor oder auch eben bei den Leuten, wo man nicht sehen kann, wer es ist, Christian Tresch beim Warmspielen, den ich tatsächlich mit Müller verwechselt hatte. Ach, den hast du mit Müller verwechselt. Aber jetzt lass uns erstmal, bevor wir alle unser quasi schon unsere Begeisterung, also jetzt Meinung. Ich wollte gerade auch, bevor ich allgemein zu der Ausstellung was sage, wollte ich eigentlich auch hier bei dem Zettel, den wir überreicht bekommen haben, ansetzen. Fand ich auch sehr toll, dass man hier so eine Art Kontaktabzugsbogen hat. Also ich weiß nicht, ob ihr euch mit Fotografie so ein bisschen auskennt, aber früher hat man eben von den Negativen einen Kontaktabzugsbogen gemacht. Und das ist im Prinzip das, was wir jetzt hier auch vorliegen haben und was natürlich auch uns die das darüber sprechen wesentlich erleichtern, weil wir das alles nochmal da haben. Das finde ich schon mal auch sehr, sehr toll. Ja. Noch kurz vielleicht zu der, wie mein Eindruck so von der Ausstellung war, ich fand es in weiten Teilen fand ich es auch sehr gut. Also es gab so ein paar Sachen, über die wir vielleicht auch noch sprechen werden, die mir nicht so gefallen haben, aber im Wesentlichen denke ich, kann man sagen, Frau Schmenken bringt schon für mich so, was Schwarz-Weiß-Fotografie ausmacht, schon irgendwie auf den Punkt. Also sie arbeitet stark mit Formen, ja, und das in ihren besten Bildern bringt sie das wirklich zur Meisterschaft, finde ich. Also hat mir sehr gut gefallen. Ja, ja, also ich steige mal ein bisschen so ein, dass ich, als ich beim ersten Durchgehen durch den Raum, im ersten Raum, war ich mir eigentlich gar nicht so sicher, was ich jetzt davon halte, aber je länger ich dann die Bilder betrachtet habe, desto mehr hat sich für mich rausgearbeitet, dass da wirklich jemand mit einem besonderen Auge für den Moment gearbeitet hat. Und schlussendlich hat es mir dann auch richtig gut gefallen. Und ich denke, ich greife mal so ein bisschen das Prinzip von der Anke auf und rede mal über das erste Bild, was mir wirklich ins Auge gestochen ist. Das war dann im Zwischengeschoss ein Bild, wo sich dann rausstellte, dass das von Toni Kroos ist. Ja. Und man sieht, und zwar, ich beschreibe das mal kurz, es ist eben wieder dieses rechteckige Format. Man sieht eigentlich nur links oben die Fußballer ohne Torso, einfach wirklich nur die Beine, die den Ball führen. Und rechts sieht man, ich vermute mal, den Mittelkreis. Mhm. Sonst würde es mich wundern, dass er so alleine ist. Und also der ist sehr stark im Kontrast einfach zu dem Rasen. Was mir gefallen hat, ist, dass in dem Bild quasi die Schwarz-Weiß-Fotografie angewendet wurde, um vor allem den Rasen richtig unkenntlich zu machen. Es sah eigentlich aus wirklich ein verpixeltes schwarz-weißes Rauschen. Und also wirklich auch zu sagen, es ist eigentlich völlig egal, dass es auf dem Rasen stattfindet. Es geht wirklich nur um die Ästhetik oder die diese Bewegung des Fußballers und das quasi auf einer fast abstrakten Fläche, weil es ist so ein Rauschen und dann dieser Kreis, der einem noch vielleicht eine Orientierung gibt im Raum, wo sich das befinden könnte, aber es könnte auch ein gepinselter Strich sein. Aber das hat mir wirklich gut gefallen, also wie sie aus diesem eigentlich konkreten Ereignis, ein Fußballer dribbelt einen Ball über den Rasen, eben fast ein abstraktes Bild draus machen konnte. Ja. Aber das finde ich jetzt sehr, sehr bemerkenswert, weil ich finde das Bild auch eins der absolut herausragenden Bilder von der Formensprache her, also wie sie mit Formen arbeitet, gerade der Mittelkreis und dann der Spieler, den man auch eigentlich nur maximal zur Hälfte sieht irgendwie, das spricht schon, ist schon sehr ansprechend. Aber dann gerade das hat mich gestört, das Verpixelte des Rasens, also eigentlich das ist so ein da hat sie den Spiel mit dem harten Kontrast hat sie an der Stelle für mich irgendwie zu weit getrieben. Mhm. Also das ist irgendwie, da hätte ich mir mehr Zeichnung gewünscht, mehr irgendwie, aber auf der anderen Seite, klar, ich meine, so hat man das noch abstrahiert und auf eine andere Ebene gebracht vielleicht. Ja. Wobei ich da rein formal glaube, da stößt du an eine technische Grenze. Absolut. Derzeit noch. Also wenn du, du kannst ja nicht aufs Spielfeld gehen und dieses Foto dann aus dem Abstand machen, der dir dann als Fotograf für die technische Qualität vorschwebt, sondern sie wird dann bei diesem Bild locker 100 Meter weg gewesen sein. Das stimmt. Und dafür ist die Verpixelung sehr, sehr gut. Ich fand es ja auch tatsächlich zum Teil so, dass es von der Art und Weise, wie ich es angeguckt habe, für mich in die Malerei ging. Also in der Art und Weise, wo ich halt sagen konnte, hat halt jemand so gearbeitet, wie man es wirklich mit dem Fotokamera als künstlerisches Element, ja, wo man halt die Möglichkeiten oder die Art und Weise, wie dieses Ding Dinge aufnimmt, so nutzt, dass man da jetzt nicht technische Einwände machen kann, meiner Meinung nach. Also klar, technisch sind da natürlich Grenzen gesetzt, aber natürlich den harten Kontrast, das hat sie natürlich schon durch Nachbearbeitung dann erzielt. Also dadurch säuft natürlich der Rasen auch so im Dunkel so ein bisschen ab. Ja, wo ich glaube, das ist gewollt in dem Sinne. Ja, sicher. Also, ich glaube auch dieses Abstrakte, also da gab es noch ein anderes Bild, was mir auch großartig gefallen hat, wo man halt den kompletten Mittelkreis sieht und die Mittellinie geht einmal so schräg durchs Bild. Man sieht oben noch die Spielfeldrandbegrenzung und wir haben halt vier Spieler, die sich Klose ist im Mittelkreis und die anderen drei stehen drumherum. Und da hatte ich auch dieses Gefühl der kompletten Abstraktion. Es geht wirklich nur um die grafische Anmutung des Spielfelds und welche Spieler da eigentlich stehen, ist völlig egal. Es ist sehr schön, dass alle immer ständig diesen Zettel haben. Ich weiß die ganze Zeit darauf hin, nicht so laut blättern. Okay, also die schlimmen Geräusche, die ihr im Hintergrund hört, das sind wir, die ständig diesen Zettel umdrehen. Aber es ist wirklich ein großartiges Hilfsmittel. Was du gerade gesagt hast mit der Malerei, ist mir auch aufgefallen. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt zu viele Renaissance-Bilder angeguckt habe in den letzten Wochen, aber es gibt ein Bild von Özil, das ist quasi direkt hinter meinem Götze-Bild, das zweitliebste Bild. Wir sehen Özil von der Seite. Er ist mit dem rechten Bein steht er auf der Erde, mit dem linken holt er gerade aus, der Oberkörper ist nach vorne geneigt und er guckt in Richtung Kamera. Und der Unterschenkel ist wirklich komplett parallel zur unteren Bildkante und der Schriftzug Özil auf seinem Trikot hinten über der 8 ist komplett parallel zu den Seiten. Das ist eine großartige Komposition, das sieht so exakt aus und man kann sich einfach kaum vorstellen, es war einfach ein sehr glücklicher Moment, in dem Moment auf einen Auslöser zu kommen oder bewusst drauf zu drücken, aber das ist für mich so exakt, dass es eigentlich nur gemalt sein kann und zu wissen, dass es eben nicht gemalt ist, sondern ein zufälliger Moment ist, finde ich großartig. Also vor dem Bild habe ich, glaube ich, am längsten rumgestanden. Da wollte ich sowieso, weil ich dann über dieses Diptychon, wo das ja ein Teil davon ist, sowieso was sagen wollte. weil mir auch was Ähnliches aufgefallen ist, also jetzt wohl auch die Renaissance erwähnst, und zwar das ist ein Diptychon, also die Anke hat das Özil-Bild ja schon ganz gut beschrieben, das ist das rechte Bild. In der Hängung war es gepaart mit einem anderen Bild, mit einem ja quasi Gegenstück. Links davon hängt ein Bild, wo Thomas Müller man kann fast sagen, über den Rasen so stolpert. Also es sieht so aus, als er im Fallen oder Aufstehen begriffen. Wie so ein Purzelbaum fast. Ja, der Ball ist vor ihm und er hat also mit beiden Füßen auf dem Boden, das linke Knie gebeugt, das rechte Bein zieht ein bisschen nach und mit der Hand balanciert er sich so ein bisschen aus. Und ich musste da daran dann an etwas denken, worauf mich ein Freund von mir mal bei der Betrachtung von Rubens Bildern in der alten Pinakothek drauf aufmerksam gemacht hat. Und er hat gesagt, acht mal drauf, gerade bei Rubens, in was für unmöglichen Positionen er die Leute zeichnet. Also unglaublich dynamische Posen, und er sagt, oder dann gesagt, er versucht mal so zu stehen, oder versucht dich mal so hinzusetzen. Das ist, das, also, er bringt sie in vielleicht physisch unmögliche Positionen, und so wie Müller da so mit dem einen Bein auch so leicht irgendwie verdreht, so dahin stolpert, musste ich eben an auch so eine Situation, also eben genau diese, eine fast physisch-physikalisch unmögliche Position denken. Ja, aber definiere Thomas Müller. So spielt er halt aber Fußball. Ich hab das ja gesehen, und ich dachte mir tatsächlich, die hat ein richtig geiles Müller-Bild. Also das ist klar. Es gibt keinen anderen Fußballspieler, von dem ich mir so ein Bild vorstelle. Es gibt noch ein Foto von ihm, wo er auf dem Boden liegt und sich halt so tut. Oh, ich bin gerade gefoult worden. Und ich so, ah, natürlich. Auch da, er reklamiert, er ist gefoult worden. Entschuldigung. Ja. Okay, das ist nicht durcheinander. Nein, jeder nach dem anderen. Also das ist ja. Aber wo du das eben mit der Renaissance erwähnt hast, genau in diesem Paar von Bildern ist mir eben auch das auch dieser Bezug aufgefallen. Gut, wenn wir jetzt schon mit Bildanspielungen reden, ich habe jetzt hier den Manuel Neuer vor mir, wo ich denke, okay, Gerhard Richter hat seine Tochter so aufgenommen, dass sie eben der Kamera sozusagen den Rücken zudreht oder dem Betrachter den Rücken zudreht. Genauso ist die Pose von Manuel Neuer in dem Bild, das ihn eben im Eingangsraum zeigt. Stimmt, ja. Auch da habe ich halt gedacht, wow, das ist mir eher jetzt nochmal bewusster geworden, wo ich halt sozusagen meine ikonografischen Bilder miteinander vergleiche, die ich so im Kopf habe. Ja. Das ist halt auch eine Pose, die man dann da nochmal findet. Keine Ahnung, ob sie darauf anspielt, ist mir auch egal. Das ist dann sozusagen das zusätzliche Vergnügen, das man daran finden kann, weil diese, wie auch immer man das nennen will, diese ikonografische Qualität der Bilder, dadurch, dass sie so zum, vielleicht, wie auch immer man das nennen will, anonymisiert wirken oder stilisiert und zum Teil dann eben auch gerade für Fußballfans so einen extrem hohen Wiedererkennungswert haben, weil ich auch inzwischen tatsächlich nur Andeutung brauche, um zu sehen, dass es derjenige oder diejenige Fußballer, diejenige Fußballer, wie auch immer, dass es halt sozusagen da ein hohes Vergnügen ist. Ich würde mir tatsächlich jedes dieser Bilder in die Wohnung hängen. Ich finde alle toll. Mehr in Abstufung. Nein, ich habe doch schon aus Spekulationsabwehr. Ich mache jetzt einfach noch eine. Nee, da waren durchaus ein paar bei, wo ich sagen würde. Ja. Oh, das wie viel Bilder sind bevor wir jetzt also in den Kunstinvest Bereich des Podcasts geraten, den wollte ich noch zu dem Manuel Neuer Diptychon eine Anmerkung machen, weil es ja zwei Bilder sind. Du hast es ja wunderbar beschrieben mit dem Rücken zugewandten, und das rechts daneben zeigt ihn, wie er beim Abwurf den Ball ausrollt, und dann zwar eine richtigen am Scheitel der Ausholbewegung. Und da musste ich zum Beispiel an eine antike griechische Skulptur denken vom Diskuswerfer, eine ganz klassische Diskuswerferpose, wie man wirklich aus dem antiken Griechenland kennt. Und ich meine, das ist hier natürlich völlig bewusst, also ob sie absichtlich in dem Moment also abgedrückt hat oder nicht, weil sicherlich im Betrachten solcher Bilder ist ihr sicherlich absolut aufgefallen, worauf sie sich bezieht da. Also das, eben, ich glaube auch, Entschuldigung. Nee, okay. Ja. Das, was du meinst mit den Bildern und bewusst oder unbewusst, es gibt ein Bild von Marco Reus, was ich auch sehr spannend finde in dem Kontext. Wir sehen ihn halt wie er gerade fällt, also er ist gerade gefallen, er liegt mit dem Oberkörper schon auf dem Rasen, die Beine sind noch in der Luft, und rechts am Bildrand kommt noch eine Hand rein, die auf ihn zeigt. Ja. Und das fand ich einfach so dermaßen klassisch. Also eben die Hand, die dem unbedarften Betrachter nochmal erzählt, das ist das, worauf du achten musst. Gerade da ist mir aufgefallen bei der Bildbeschreibung, steht da Marco Reus, aber nicht von ihm die Hand ist. Oh, ich dachte, das hätte ich jetzt gerne gewusst. Weil so ein bisschen die Schöpferhand nach dem Motto. Ja. Oder halt ein Gegenspieler. Ich kannte, da hätte mich das ganze Bild faszinierenderweise oder mich interessiert, weil es wirklich so, da ist ja noch ein Mensch, der dann halt diese interessante Pose für ein Fußballspiel macht, wo halt so ein Fingerzeig hat, wie eben bei der Schöpferhand. Der Florian wollte noch eine Anmerkung machen. Ja, nochmal vielleicht zu dem Diskuswurfbild, vom, was der Felix bemerkt hat. Mir ist es eher aufgefallen, es gibt mehrere Bilder, wo ich einen Eindruck hatte, sie friert da die Bewegung in einem Moment ein, der einen dann jeweils an einen Bewegungsablauf aus einer irgendeinen ganz anderen Sportart dran erinnert. Also zum Beispiel, wir hatten es gerade davon, von dem Thomas Müller Bild, wo er da so halber stolpert. Also ich nenne jetzt einfach mal den Namen des Bildes: Türkei, Deutschland, Istanbul, 7.10.2011, 1:3, Thomas Müller. Da hatte ich, das könnte auch zum Beispiel, also ich habe da drin, es ist natürlich ein absolut typisches Thomas Müller Bild, aber ich habe da drin irgendwie so ein... Er stolpert. Ja, genau, ja, aber es könnte auch irgendwie ein Sprinter sein, der gerade so zum Start ansetzt. Dann gibt es ein Bild von Mats Hummels, Österreich-Deutschland, Wien, 3.6.2011, 1:2. Da hat er eigentlich so eine Kämpferpose. Also eigentlich, man hat den Eindruck, als wäre das irgendwie aus irgendeiner Kampfsportart nachgestellt. Karate, ja. Ja, genau, Karate, Kung-Fu vielleicht. Ja. Dann Lukas Podolski, Polen-Deutschland, Danzig, 6.9.2011, 2:2. Da hatte ich irgendwie, ich weiß nicht warum, aber ich habe mir da vorgestellt, als hätte er irgendwie einen Tischtennisschläger in der Hand. Also ich dachte, das sieht so wie aus so eine klassische Bewegung, die man beim Tischtennis hat. Also gerade irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich darauf komme. Ne? Mir ist was bei Neuer aufgefallen. Bei dem Spiel, wir sehen ihn halt von hinten durchs Tornetz durch. Ja. Und es sieht so aus, als würde er gerade sehr breitbeinig in die Luft springen. Und sie hat halt genau die Stelle erwischt, wo er quasi mit den Zehenspitzen noch auf dem Rasen ist. Und es sieht halt wirklich wie Spitzentanz aus. Ja. Also ich finde, es ist immer so ein Allgemeinplatz, wenn man sagt, Fußball hat wie Ballett, hat auch so tänzerische Elemente, gerade wenn man eben Bewegung einfriert per Fotografie. Und das, finde ich, schafft Schmecken, heißt sie Schmecken? Ich kann den Namen nicht merken. Schmecken. Das, finde ich, macht sie eben gerade nicht. Also es sind eben nicht diese klassischen Fotos, die irgendwelche Schönheit erwecken sollen, die sie gar nicht haben, sondern die kommen aus dem Moment raus und sie funktionieren einfach und sie erinnern uns an andere Dinge. Aber ich glaube gar nicht, dass das gewollt war. Oh, wow. Also bei der Trefferhäufigkeit, die sie zeigt, solche Bilder dazu produzieren, muss sie schon sehr gutes Gespür haben für den Moment. Das ist eigentlich die spannende Frage, auch eine der spannenden Fragen, wie halt dieses unfassbar oft fotografierte Ereignis, wie man das sozusagen in etwas anderes oder was Höheres oder Niedriges oder eine Kurzform transpiriert oder umwandelt. Das finde ich halt hier gerade so faszinierend. Aber das meine ich, also es sind eben nicht diese klassischen Momente, die man schon kennt, dieses die ausholende Bewegung, so der sterbende Schwan auf dem Rasen, das meine ich jetzt. Also diese klassischen Sportlerposen, bei denen das Drama irgendwie rausgekitzelt werden soll, das finde ich fehlt hier völlig. Also ich sehe, ja gut, aber würde das dann mit Recht in einem Museum hängen? Würdest du dann nicht sagen, das ist halt Sportfotografie, ist eine nette Sportfotografie-Ausstellung, aber ist das dann noch so... Das ist nur noch diese Transzendenz oder wie auch immer man das nennen will, die halt für mich zur Kunst... Das kommt ja auf mehrere Faktoren an. Ja. Ja, ja. Hätte ich jetzt Schwierigkeiten zu sagen, ja oder nein? Also ja, okay. Ja, ist eine Frage. Ich frage mich schon die ganze Zeit, was für einen Wein wir eigentlich haben. Ein Riesling. Ja, wollen wir schon sagen, was für einen Wein wir trinken? Decken wir mal mit der Weingeschichte auf. Schmeckt übrigens... darf ich das schon sagen? Ja, das ist auch gespoilert. Welchen haben wir denn? Wir trinken momentan ein Dr. Losen 2012 Wehlener Sonnenuhr Riesling von der Mosel. Okay. Gut. Möchtest du irgendwas selber dazu sagen? Oder ist das deiner gewesen? Oder? Wir müssen jetzt verraten, so, Entschuldigung, von wem der Wein ist. Oh Gott, das scheint natürlich, also das war mein Wein. Und hier der Preis. Na gut, also nachdem die Katze ja, nachdem der Cat schon out of the sack ist, wie berühmte Fußballtrainer zu sagen pflegt, den Wein habe ich ausgewählt, einfach im Grunde wegen einer Kindheitserinnerung, weil ich... oh Gott, ich habe eine Kindheitserinnerung. Ich war mit meinen Eltern, haben wir mal einen Urlaub an der Mosel gemacht, meine Eltern haben dort da in der Nähe von Bernkastel, wo dieser Wein herkommt, eine Weinprobe gemacht und wir waren da mit dabei und wir sind ein bisschen gewandert und ich fand das eigentlich ganz nett. Und als ich dann vor dem Weinregal stand und mich gefragt habe, nachdem ich normalerweise nicht so der Weißweintrinker bin oder keine konkreten Anhaltspunkte hatte, stand ich da so davor und dann habe ich den so gesehen, der Name sagte mir was, Mosel, dachte ich mir, ach stimmt, da waren wir doch mal, als ich klein war, und dann dachte ich, ach, den nehme ich jetzt mit, mal schauen, ob der was ist. Und ist er was? Ja, ich finde ihn ganz angenehm. Ja. Wenn ich jetzt, also das Schönste finde ich ja, nachdem er wirklich diese tolle Geschichte erzählt hat, warum er den Wein, bin ich ja schon echt gespannt auf meine, warum ich ausgerechnet auf diesen Wein gekommen bin. Ja. Da können wir uns auf echt eine tolle Geschichte freuen. Das sieht die Kette also super aus und dann nur 3 Euro. Das kommt her. Nein, also das da nicht spoilern. Also Entschuldigung. Das ist meine völlig ehrliche Geschichte, weil ich mit Riesling normalerweise nicht wirklich viel trinke. Den hast du aber schon länger dann im Keller, oder? Überhaupt nicht. Ah, jetzt frisch gesagt. Okay. Ich hatte doch keinen Weißwein. Ich habe doch keinen Weißwein. Man kann ja auch sagen, man hat keinen Wein, wenn man 400 Flaschen Roten hat und einen. Ich habe den gestern gekauft. Okay. Ich finde den so, da ist noch Luft nach oben. Ich finde, der riecht besser, als er schmeckt schon. Wir haben ja auch noch drei, die kommen. Ich kenne meinen Wein auch nicht, den habe ich heute auch gekauft und keine Ahnung, was ist. Den dürft ihr dann eben nicht probiert, den dürft ihr dann genauso zerreißen, wie ich jetzt den hier. Geht bei meinem auch so, meiner ist auch unprobiert. Der riecht toll, aber der ist irgendwie so, ja. Ja, also ich würde sagen, es ist halt, ist irgendwie auf eine Weise so gefällig. Geht gut runter, ohne jetzt zu sagen, es ist besonders irgendwie komplex oder interessant. Genau, das ist der Punkt. Er ist echt irgendwie, also ist gut trinkbar, also den kann man gut irgendwie trinken. Jetzt auch so, wir essen nichts nebenbei, also wir trinken den Wein einfach so. Den kann man so ganz gut trinken. Also ein Dr. Losen 2012 war Wehlener Sonnenuhr GG. GG ist wahrscheinlich ein Qualitätsmerkmal. Große Lage oder was auch immer kommt da innen nochmal. Großes Gewächs heißt es. Großes Gewächs. Riesling trocken, ein Qualitätswein, Erzeugerabfüllung. Und unten steht auch nochmal eben VDP große Lage. Das ist große Lage. Wie viel Stoff hat der? Wie viel Umdrehung? Der Öxlegrad ist so, so. Was seid ihr denn für Anfängertrinker? Und der hat 12,5. Okay. Ja, Umdrehung pro Minute. Ich finde, ja, wie gesagt, gefällig. PS, also, wie wir früher zu sagen pflegten. Ja. Und dann knallt er nicht mal. Ja. Ist okay, ich würde ihn, glaube ich, nicht nochmal kaufen wollen. Aber er hat tatsächlich, wenn er ein großes Gewächs ist, und da muss er ja sich einer unabhängigen Jury, glaube ich, stellen und dann irgendwie prämieren lassen, oder? Ich glaube, ja. Also das ist quasi ein Peer, eine peermäßig verliehene Qualitätsmerkmal, glaube ich. Also ich bin jetzt echt kein Weinkenner, aber das ist jetzt mal eine pure Vermutung. Ich sehe schon die Hörer-E-Mails eintrudeln. Was für ein Quatsch! Was erzählst du für eine Scheiße? Kann das mal jemand googeln? Ich schmeiß mal das Internet an. Bevor wir uns im Kopf oder Kragen wollen wir zur Ausstellung gehen. Wir wollen jetzt ja so im Kopf. Ich wollte noch mal kurz Dilettanten also, oder Anke, bitte. Ich wollte noch mal kurz Anke, Nein, Quatsch. Nein, ich finde das einfach zu. Nächstes Mal kriegst du wieder ein Blaufinkisch. Ja! Aber nein, den vom Kali. Insider, bitte schneiden. Bitte schneiden. Nein, ich finde das einfach zu wenig Frucht, um sagen zu können, er ist fruchtig, und dann zu wenig Mineralität, um zu sagen, er ist mineralisch. Das ist irgendwie so, ja. Zu wenig Mineralität. Man könnte auch sagen, gut ausbalanciert. Kann man auch sagen. Ich würde halt sagen, kauf ihn nicht normal. Aber vielen Dank für den Wein, Felix, ganz reizend. Schöne Mitarbeit. Ich wette, meiner ist der letzte Scheißdreck. Gucken wir mal. Ich wäre jetzt gar nicht so garstig mit ihm. Ich finde ihn kann man gut wegtrinken. Er ist nicht so. Also ich meine, so gefällig jetzt auch nicht negativ. Nein, ich finde es tatsächlich, der ist ein schöner Ding. Da kann man, das ist schwer. Schoppe ist jetzt wieder wahrscheinlich negativ besetzt. Ja, doch. Aber der ist halt. Kann man eine super Bohle draus machen. Nein, aber der ist, ich finde den im besten Sinne unaufdringlich. Und das finde ich jetzt in dem Sinne, das finde ich gut. Doof, aber gut. Okay. Nein, das finde ich, also als Einstiegswein finde ich es. Wenn ihr 14-Jährige im Keller eine Party plant. Das ist doch vergiftete Komplimente 101. War ein Spaß. Okay, so schlecht ist er auch nicht. Spaß. Okay, wir mögen diesen Wein. Das wird also nicht gesendet. Doch, es wird gesendet als Spaß. Okay, jetzt bin ich auf die Überleitung von Alkohol zur Ausstellung gespannt. Oh, fängt beides mit wir A wollen, an. Darf wir wollten dazu doch zurückkommen, oder? Oder waren wir schon. Wir haben ja noch irgendwann eine Fazitrunde mit Daumen hoch und Daumen runter zu Wein oder zur Ausstellung. Ich kehre einfach mal so ein bisschen zum letzten Bild zurück, das wir besprochen hatten, bevor wir den ersten Wein vorgestellt haben. Und zwar, das war das Podolski-Bild Polen-Deutschland, und das hing auch mit einem anderen Bild zusammen. Das rechts daneben hängt Ukraine-Deutschland, Kiew, 11.11.2011, 3:3, Mesut Özil. Und was ich daran interessant fand, und das fand ich wiederum auch eine Stärke, ich vermute, sie hat die Ausstellung auch selber kuriert und die Hängung veranlasst. Und zwar, weil sie hatte Podolski einen Moment erwischt, wo er seine linke Schulter senkt und sich in diese Richtung bewegt. Und das Özil-Bild, was rechts daneben ist, ist quasi ein Spiegelbild, auch wenn er teilweise von einem anderen Spieler, der unscharf im Vordergrund ist, verdeckt ist. Özil senkt die rechte Schulter und rennt quasi in die Richtung. Und das war für mich so mit das erste Paar, wo mir aufgefallen ist, wie auch die Hängung oder die Paarung von den Bildern eine Komposition von ihr ist. Also eine ganz klare, da habe ich gesagt, ah ja, klar, sie sucht ganz klar, sie hat diese zwei Motive in ihrem Fundus gehabt und sie hat diese Spiegelung gefunden und hat das ist ganz bewusst eingesetzt, zwei Spiele, die zwei Monate auseinander sind, zwei verschiedene Spieler, sie haben sogar in dem Fall sogar verschiedene Trikots an, aber das Gemeinsame in der Bewegung, also sowas nicht, würde ich jetzt nicht sagen Universelles, aber schon was Allgemeineres zu finden. Ja, das ist dann vielleicht, dass die Idee dahinter die Summe ist, mehr als es die einzelnen Teile. Wobei es für mich persönlich bei diesem Thema, also bei diesen Fotomotiven, jedes Bild für mich einzeln wirkt. Ich brauchte eigentlich bei keinem einzigen Bild ein zweites dazu. Ich finde, sie wirken jetzt bei dieser Art von Komposition für sich selbst. In dem allerletzten Raum, bei dem dann ein kurzer Exkurs ist zu zwei anderen Bildwerken, die sie so gemacht hat, ist halt zu sehen, dass sie halt schon mal mit Bildkomposition oder mit Hängungskompositionen gearbeitet hat, wo sie halt Synergien aus verschiedenen Zeiten und Fotomotiven gesucht hat. Da fand ich es konsequent und spannend und auf den Punkt gebracht. Bei dieser Ausstellung war es für mich nett, aber unnötig. Ich habe die einzelnen Werke an sich so genießen können, wie sie sind. Ich finde es, wie gesagt, ganz schön, auch bei den Neuerbildern, die dann halt auch so quasi als Duoton oder Trüppich und wie auch immer hängen, fand ich es schön, aber für mich waren die einzelnen Werke überzeugend genug. Aber sie spielt ja auch in dem, wenn ich das richtig überblickt habe, im Bildband so ein Stück weit mit. Kai, du hast ja den Bildband gekauft, kannst du ja vielleicht auch noch was dazu sagen später. Also ich habe ihn noch nicht gelesen. Also aber ich meine, ein Buch hat natürlich, wenn man es aufschlägt, eine linke und eine rechte Seite und sie arbeitet auch da damit, also analog zu dem. Ja, natürlich arbeitet sie damit. Genau. Das will ich ja nicht. Nee, klar, aber nein. Wenn man es machen kann, kann man es machen. Ja. Ich glaube auch, dass ich sage nur mich persönlich. Ja. Ich denke halt einfach schon, dass wenn die eng zusammenhängen und eindeutig als Diptychon gesehen werden, dann ist das für mich halt ein Bild aus zwei Teilen. Also deswegen, ich komme gar nicht auf die Idee zu sagen, ich brauche nur den linken Flügel. Also es gab zum Beispiel ein Bild, das mochte ich halt auch gerne. Genau, du halt guckst, dann denkst du wahrscheinlich gerade an das Gleiche. Genau. Es gibt ein Bild, da sehen wir halt links die Unterschenkel von Mats Hummels und er schießt mit seinem rechten Bein gerade einen imaginären Ball. Und auf der rechten Seite sehen wir eben einen Ball, der gerade anscheinend auf dem Rasen aufgekommen ist. Und wir sehen auch noch das Gras so ein bisschen hochspritzen. Also da haben wir dann eben genau nicht dieses Ausgepixelte, was wir beim ersten Bild erwähnt haben, sondern da siehst du wirklich jeden einzelnen Grashalm. Und es sieht unfassbar dramatisch aus, weil dieser Ball auch noch so schön von rechts angeleuchtet wird. Also es ist wirklich einfach nur ein weißer Ball, schwarzer Hintergrund mit der Lichtfläche unter dem Ball auf 1,60 Meter Breite. Also eigentlich ein sehr unspektakuläres Bild und ich finde, das Bild wirkt halt wirklich nur mit der Hälfte von Mats Hummels dazu. Ja, und genau diese Zusammenstellung hast du dann natürlich konsequenterweise im Bildband dann auch so gewählt. Dun, dun, dun. Wobei, also man sollte auch dazu sagen, also wir haben jetzt ja schon die Hängung ein bisschen angesprochen, es gibt auch Bilder, die einzeln hängen und die wirklich auch ganz klar für sich selber stehen. Also das Bild, das ich erwähnt hatte mit dem Mittelkreis und Toni Kroos, was mir so rausgestochen ist, das hing allein an der Wand. Und was also ein anderes starkes Motiv, was auch im selben Teil der Ausstellung war, fand ich das Bild Türkei, Deutschland, Istanbul, 7.10.2011, 1:3 mit Jerome Boateng. Und das ist eine unfassbar, fast dramatische Szene. Man sieht in den oberen drei Vierteln des Bildes sieht man also türkische Fans. Es gibt kein Zaun, nur eine kleine Bande dahinter. Sie sind nicht agitiert, aber dennoch, also sie sehen aus, als ob sie sehr involviert sind im Spiel. Und davor zentral eben im unteren Teil des Bildes kniet Jerome Boateng. Wie ein Geschlagener. Ja, wie ein Geschlagener und stützt sich gerade auf seinen, also seinen rechten Unterarm mit, ja, dem, mit dem Kopf. Also ist vielleicht also Geschlagener oder eine Büßerpose. Ein Leidender, also eine klassische, also eine klassische Ikonografie, ja, eigentlich. Und es, ich finde, das ist ein ganz starker Moment. Und das ist ein Bild, das steht einfach für sich. Das Motiv, das steht einfach für sich. Also da könnte man auch gar keinen... Die gucken keinen, wir noch alle in eine ganz andere Richtung. Genau. Ja, das, ja, kann ich nicht sagen. Ja, sie ignorieren den Gegner. Genau. Ja. Also den vermeintlichen Gegner. Ja. Weil man eigentlich erwartet, bei so einer dramatischen Pose, dass sich die Aufmerksamkeit der Zuschauer auf ihn richtet. Ja. Aber die Aufmerksamkeit der Zuschauer geht wo ganz anders. Nach rechts, ja, in eine Szene, die wir nicht sehen. Ja. Ja. Wobei da auch da, dann habe ich halt dann die Bilder schon gelesen, dachte halt, Türkei, Deutschland 1-3, ich so, Ja. Okay. Also es bleibt ja auch ein Mysterium, was dieser Moment ist. Ja. Ist er gerade irgendwie zu Boden gegangen und hat sich ein bisschen wehgetan und richtet sich gerade auf? Also das ist also eben, wie ihr jetzt auch bemerkt habt, also dass die Zuschauer wo ganz woanders hinschauen. Also möglicherweise geht das Spiel weiter und er kniet da, weil er sich so also verletzt hat oder wehgetan hat oder erschöpft ist. Oder man weiß es nicht. Also es ist ein großes Mysterium, wie diese Pose und dieser Moment zustande kommt. Und also das fand ich also aber auch richtig klasse. Das finde ich, ja, fand ich auch das Spannende, ja, an der Ausstellung, dass du eben nicht diese klassische Sportfotografie hast von Leuten, die über Ziellinien hechten oder, ja, der Jubel. Natürlich, wir haben auch ein Jubelbild drin, ja, aber eben dieses, was machen die eigentlich, was passiert da eigentlich? Wir wissen überhaupt nicht, wo sind wir im Spiel, wie steht's. Wir sind sehr, sehr alleingelassen, einfach mit dieser Ikonografie, die vor uns steht. Und das finde ich so spannend. Dass eigentlich der Sport, um den es geht, eben, es geht hier um Ergebnis, es geht um Gegner, die irgendein Spiel ausfechten. Davon sehe ich halt nichts. Ich sehe irgendwie einen Körper, ich sehe Körperteile, ich sehe den Ball, den Rasen, die Linien. Aber ich habe keine Ahnung, wo wir uns gerade befinden und worum es eigentlich geht. Wir haben ein Jubelbild. Das haben wir gerade auch gefragt. Wir haben zum Schluss ein Jubelbild. Das war das vorletzte Bild in der Ausstellung, das letzte. Nee, es gibt im Erdgeschoss. Im Erdgeschoss gab es auch Applaus. Da gab es auch noch einen. Genau. Ein Applaus, aber kein Jubel. Genau, das war Applaus. Doch. Die Spieler bedanken sich bei den Fans. Nein, da muss ich eingreifen. Ich habe es nämlich gerade vor mir liegen. Genau, ja. Und zwar, es gibt im Erdgeschoss unten hing ein Bild. Deutschland, Niederlande, Hamburg, 15.11.2011, 13:0. Spieler der Nationalmannschaft nach einem Tor. Also eine Gruppe, die sich wohl gerade Glückwünsche. Ja, stimmt. Aber eben genau wieder nicht den, ja, ja, nicht die dramatische, das Abklatschen, das ist keine Ahnung, sondern sie gehen gerade aufeinander zu und man weiß jetzt nicht, gehen sie schon aneinander vorbei, war es da schon, haben sie schon gejubelt, aber oder kommt das jetzt noch? Das ist keine Jubelpose eigentlich. Nee, das ist aber eines der absolut schlechten Bilder, doch. Das mochte ich sehr gerne. Gerade weiß eben so, was machen die da eigentlich? Also du siehst eigentlich nur sieben Spieler auf einem Haufen. Du hast keine Form, genau. Also es ist mehr so eine Ansammlung von Spielern und man weiß nicht genau warum. Und deshalb hat sie auch genau die genauere Beschreibung gebraucht, warum, weil. Ja. Das sind, ja, genau deshalb mochte ich es eigentlich gerne. Was ist diese Qualität? Mir fällt jetzt die fatalerweise nicht mehr der amerikanische Fotograf ein, der seine Bilder bis ins Kleinste komponiert. Jeff Wall, der. Zum Teil haben diese Bilder für mich so eine Jeff Wall-Qualität. Mhm. Ist doch ein Kanadier, oder? Oder Kanadier, ja, wie auch immer. Erst fällt mir der Name nicht ein. Ihr wisst ja, wen ich meine. Dieser eine Fotograf. Nein, kurze Zwischenbemerkung. Jeff Wall hat unlängst, also in der Pinakothek der Moderne, ausgestellt. Deswegen kommt er immer schon nicht noch drauf, unlängst, nee, ich habe den schon unlängst vor 15 Jahren in Hamburg in der Kunsthalle hängen sehen. Aber da haben diese Bilder auch so was Komponiertes für mich. Also nach dem Motto, sie hätte jeden einzelnen Spieler gesagt, jetzt mach mal diese Pose. Und das finde ich schon an sich großartig. Das ist natürlich absolut nicht der Fall, sondern die haben halt so eine Qualität, die so einen ästhetischen Reiz, das jetzt fällt mir schon die Worte nicht mehr dazu ein, dass halt diese Dynamik. Und Herr Lorenz hat sich dann nach der ungefähr halben Stunde mangels Sprachvermögen aus dem Podcast verabschiedet. Ja. Aber sie haben halt tatsächlich so eine tolle Dynamik, obwohl es ja schlichtweg ein unbewegtes Bild ist. Ja. Ja. Gut. Ich bin also voll des Lobes. Ich würde ja schon ein Fazit ziehen wollen, aber ihr könnt gerne noch eine halbe Stunde länger über die Ausstellung. Ich möchte auf jeden Fall noch über mein Triptychon reden. Weil das fand ich, genau. Es gab ein Triptychon, wenn ich richtig gezählt habe. Ist die erste Flasche schon durch? Sauber. Nächste. Nein, aber ich Sonst schaffen wir die komplette Probe nicht. Genau, Felix schenkt ein und ich rede über ein Triptychon. Wir hatten über das Müllerbild schon gesprochen, jetzt nicht das, wo er Purzelbaum schlägt, sondern es gibt ein weiteres, das ist der rechte Flügel von dem Triptychon. Triptychon? Ja. Da sitzt er auf dem Rasen mit dem Rücken zur Kamera. Wir sehen, er hält sich so den linken Unterschenkel, den rechten sehen wir nicht. Wir sehen nur die Arme, seine Rückennummer. Und der linke Teil des Triptychons ist das Bild, was ich vorhin beschrieben habe, Marco Reus mit dem Zeigefinger am linken Bildrand, der also gerade fällt dramatisch. Wir haben den fallenden Fußballspieler, wir haben auf der rechten Seite den sitzenden Fußballspieler und in der Mitte haben wir eigentlich das einzige Bild, was für mich so ein bisschen klassische Sportfotografie ist. Da sehen wir halt zwei Spieler im Kampf um einen Ball, den wir nicht sehen, aber du siehst halt, es sind Schweinsteiger, steht da noch einer? Nee, nur Schweinsteiger. War ein Spiel gegen Griechenland, das andere wird wohl ein griechischer Spieler sein. Und du siehst eine Menge Sehnen und Muskeln, du siehst das Knie, wie sich's verdreht, du siehst an den Händen, dass, wie angespannt Schweinsteiger ist in der Situation. Und das fand ich, war für mich so ein fast klassisches Sportbild. Also eben, wo es um Muskeln, Kraft und Kampf geht, was man eigentlich so mit Fußball verbindet. Während die anderen beiden Bilder, eben der fallende Reus und der sitzende Müller, waren für mich einfach so ästhetisch und so zärtlich fast. Also ich fand die so ruhig und in sich stimmig, in sich ruhend, auch wenn es Spielszenen waren, dass ich dieses Triptychon, also das war eigentlich so auch eins meiner Lieblingsbilder. Ich glaube, ich habe 700 Lieblingsbilder in dieser Ausstellung. Aber wir reden hier von 40. Genau. Ja, man muss dazu sagen, insgesamt sind es um 40 Bilder? Ich meine 45 hieß es okay, in der ja. Beschreibung. Ja, okay. Ist ja eigentlich eine relativ kleine Auswahl, ja. Muss man dazu sagen. Und muss auch noch mal kurz noch mal nachfragen, wenn du den Begriff klassische Sportfotografie verwendest, das hat einen negativen Beigeschmack? Du benutzt es als Abwehr, oder? In meinem Fall benutze ich es jetzt. Ich gucke mir gerne einen jubelnden Usain Bolt an, der gerade irgendwie Weltrekord gelaufen ist. Aber es ist halt so ein Bild, was ich schon tausendmal gesehen habe. Also wenn ich klassische Sportfotografie sage, dann meine ich sowas wie Bilder, die auf Spiegel Online stehen. Also negativ. Also nach dem Motto, ist nichts Besonderes. Nee, Du siehst also die klassische Sportfotografie als etwas Dokumentarisches, aber nicht als eine künstlerische Arbeit. Genau, ja. Und das ist hier nicht so. Schön gesagt. Ja, aber wir haben hier, und das als Qualitätsmerkmal, das hängt dann zurecht im Museum. Finde ich schon, ja. Okay. Ja. Dann, ich stell einfach mal eine Zwischenfrage, weil sie mir jetzt eingefallen ist. Wir haben ja einleitend auch gesagt, dass sie sich spezifisch aufs Medium der Sport, dass sie spezifisch die Schwarz-Weiß-Fotografie anwendet und als Medium benutzt, als künstlerisches Medium. Das ist vielleicht auch eine Sache mit der klassischen Sportfotografie, ist ja meistens eine Farbfotografie dann. Ja. Und würdet ihr sagen, oder ich frage es einfach mal in die Runde, würdet ihr sagen, wie viel geht verloren oder könnten diese künstlerischen Arbeiten es ertragen, in Farbe zu sein? Boah, eine sehr gute Frage, sehr theoretisch. Ich glaube, die sind so gut, die würden auch in Farbe gehen. Viele davon, vielleicht nicht alle, aber die meisten. Ich glaube es nicht, ehrlich gesagt. Ja, aber man weiß. Solche Sachen wie zum Beispiel dieses Mittelkreisbild, da siehst du dann einfach nur grün und zwei weiße Linien und ein paar winzig kleine Spielerpunkte. Das, glaube ich, könnte funktionieren. Aber die Bilder, wo die Spieler groß sind, da finde ich gerade diese Reduktion auf Schwarz und Weiß. Müssten wir am praktischen Beispiel ausprobieren und da wir das nicht können. Natürlich, klar, ist komplett theoretische Diskussion. Also ich kann es mir vorstellen, durchaus, weil eben auch viele monochromatische Bilder dabei sind, die eben ähnlich gut leicht getönt oder auch eben stark stilisiert getönt funktionieren würden, meiner Meinung nach. Also ein weißer Ball auf dem grünen Rasen hat auch für mich einen ästhetischen Wert. Ja, aber einen anderen ästhetischen Wert. Also hier das, was Felix vorhin schon gesagt hat, eben dieses zugesuppte Schwarze, wo du nur diese eine Linie noch erkennst. Ich finde, das sehe dann in grün wahrscheinlich sehr quietschig, bunt. Nein. Eben, natürlich, weiß ich nicht. Sehe ich komplett anders. Deine Meinung, meine Meinung. Also, ja. Aber zum Beispiel schon, also ich denke, hier macht es auch, oder ich fange den Satz nochmal an. Ich finde es hier gerade spannend, dass die Trikots der deutschen Nationalmannschaft schwarz und weiß sind. Also die Bilder, wo Mannschaften oder Spieler von gegnerischen Mannschaften drauf sind, von denen ich halt weiß, Uruguay spielt in hellblau und Holland spielt in orange, diese Graustufen sehen schon komisch aus. Also ich mag die Fotos, wo wir wirklich nur schwarz-weiße Trikots haben, mag ich ja, aber vielleicht funktioniert ja gerade das Foto, wo man eben ein Trikot nicht in schwarz-weiß sieht, sondern in den vom Designer vorgegebenen Farben besser funktionieren. Kann sein. Also ich glaube, natürlich gibt es Farbfotografie, die deswegen funktioniert, weil sie farbig ist, logisch. Aber ich glaube, diese Fotos funktionieren, weil sie schwarz-weiß sind. Aber das ist, wie eben schon gesagt, eine müßige. Sie macht, glaube ich, grundsätzlich nur schwarz-weiß, wenn ich so sehe. Mich würde mal interessieren, wie das heute technisch noch geht. Früher hat man eben einen Ilford-Film genommen und weiß nicht heute. Photoshop-Farbinformation. Ob man heute halt einfach eine Digitalkamera nimmt und dann einfach die Farbinformationen löscht. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder man wandelt halt ein Farbbild wandelt man halt in Schwarz-Weiß um. Oder es gibt auch mittlerweile Kameras, also Leica baut zum Beispiel so eine Kamera, die nimmt von vornherein nur in Grau und also in Grautönen und in Schwarz-Weiß auf. Mhm. Cool. Das ist die Leica M. Die ist auch, also haben eigentlich alle sogenannten Experten haben gesagt, das Ding ist Wahnsinn, ist auch richtig teuer, verkauft, wird sich nie verkaufen, ja, braucht kein Mensch, genau, aber verkauft sich richtig gut, das Ding. Und Vorteil an so einer Kamera ist halt, dass du halt einen wahnsinnigen Umfang an Grautönen hast und auch einen Kontrastumfang, der jetzt so bei Farbfotografie nicht erreicht wird. Spannende Frage. Worte zum Wein. Ja, man muss dazu sagen, eine Teil der Geräuschkulisse im Hintergrund, selbst bei der Frage von Felix, war ja schon, ist ein neuer Wein ausgeschenkt worden. Ja. Insofern sollte man das vielleicht erwähnen. Mhm. Was haben wir denn? Wir haben einen Württemberg Riesling trocken von der Zentralgenossenschaft Württembergische Weingärtner. WZG. Wie viel Prozent? Das ist ein völlig... Der Profi. Das ist hier so draufgedrückt. Wir nennen den Podcast. Das ist eine völlig legitime Frage, ihr blöden Idioten. Das muss man auch schmecken. Das hast du aber nett formuliert. Erzeugerfüllung. Wie schön, dass du dich so interessierst. Qualitätswein B.A. und 11,5%. Mehr wollte ich doch gar nicht. Geht doch. Gut. Den finde ich noch schlechter als den ersten. Es ist halt ein leichter, gefälliger Wein. Der ist nicht gefällig, doch, der ist absolut total sauer. Nein, komm. Ich finde schön, dass er so diese Kohlensäure hat. Das finde ich so der. Ja, aber der ist dann noch mehr so die Richtung, ja. Der geht schon zum wie heißt das Zeug? Schorle über. Ja? Ich habe mir da schon Wasser mal, mit Sprudel mal reingetan. Also hier steht, Entschuldigung, dem Riesling ist ein dezentes Bukett, ein fruchtiges... Dezent ist gut. Fruchtiges da ist null Fruchten. So wie ein fruchtiges Aroma... Lass mich doch mal vorlesen. Ein fruchtiges Aroma, so wie pikante Säure und Rasse zu eigen. Bullshit. Okay. Sagt die Marketing. Wir kriegen ja gleich die ersten Abmahnungen von der WZG rein hier. Ja. Vielleicht sollen wir die Weine doch anonymisieren. Also Wein 2 hat ja wirklich. Sagt aber nicht, was es ist. Ja. Wir machen nächstes Mal wirklich Blindverkostung. Und Wein 2 und am Ende wird aufgeklärt. Bitte eine DM, wenn Sie wissen, über Twitter, wenn Sie wissen wollen, was von Wein wird. Ich finde, der riecht sogar noch ganz okay. Der riecht noch so ein bisschen als Hedderfrucht, der ist schon ein bisschen säuerlich, was hier okay ist. Also ich finde ihn nicht unbedingt so richtig als Wein kommt er nicht unbedingt rüber. Du hast doch Riesling vorgeschlagen hier. Eben, genau. Ich, Idiot, ich habe Riesling vorgeschlagen. Also die Grundidee war halt, wir gucken uns eine Ausstellung über deutsche Sportler an, also trinken wir deutschen Wein und ich habe einfach Riesling vorgeschlagen. Wir sind in der 50. Minute, sollten mal wegen, womit wir eigentlich diese Weine ausgewählt haben. Gut, habe ich jetzt gerade gemacht. Auf jeden Fall, wie gesagt, die Nase ist okay und wenn man ihn dann im Mund hat, ist nur noch sauer. Also da ist auch null Mineralität drin und ich finde den so... Was heißt Mineralität? Also, ich finde den einfach unangenehm. So dieses leichte Kieselstein im Mund. Ein Kiesel? Ich habe nie einen Kieselstein im Mund. Das ist das Schöne, den Riesling, den ich am liebsten mag, der hat einfach genug Frucht Kindheit und genug Kieselstein. Mein Prosa One-on-One. Ja. Ich finde ihn auf jeden Fall deutlich weniger geschmeidig als den ersten, aber der erste war auf jeden Fall so geschmeidig. Das wäre mal ein gemeinsamer Nenner. Okay, wessen Wein war das? Nee, ist ja wurscht. Wie teuer war er? Das will ich wissen. Können wir dazu oder sagen. Zum Schluss, wie teuer war der erste? Der erste. Wollen wir wirklich Preise nennen? Ja, doch. Ja, natürlich. Der erste hat 15,99 gekostet. Oh, wow! Und der hier jetzt? Ja gut, jetzt muss ich irgendwer outen. Gut, Florian. Vier? Vier was? 4,99? 4 Euro? So schmeckt das Ding auch. Also glatt? 4 Euro glatt oder? 3,99 womöglich noch. Okay. Na, nur das, wir können die Weine auch in diese... Okay, für 4 Euro kann man dann aber... Also für 4 Euro ist er okay, Florian. Jetzt. Das ist ein super 4 Euro Wein. Wow. Oh Gott, mein Wein wird so abstinken. Ich vor allem, weil du ich vorher... Das ist das Schönste. Ich wusste, es wird deswegen... Auch deswegen sollten wir Blindverkostung machen, weil dann halt diese ganzen... mein Wein, dein Wein. Wir reden über die Weine, ohne dass wir wissen, von wem sie kommen. Ja, aber das war doch bis jetzt auch so. Ist ja wohl. Ja, so. Ja, wir diskutieren das aus, wenn das Band aus ist und so. Ja. Wie auch immer. Gut, weiter. Wir können auch, auch preislich können wir die Weine in eine schöne Reihenfolge bringen. Das finde ich eigentlich ganz, ganz gut. Danke. Gut, also nochmal zurück. Wie war nochmal dein Name? Florian. Oh, noch on air, entschuldigt. Ja. Ich gebe das mal weg. diese Würgegeräusche im Hintergrund. Nicht aus dem 6. Stock schmeißen. Aber ich finde ja faszinierend, welche massive, mächtige Meinung man zu sowas Banalem wie einem Wein haben kann. Ich finde ja schon, über... Oh, von Banalem Wein sprechen wir aus mit Angie und Foxtel. Oh Gott, ich will so sterben. Felix, du bist. Ja, also das ist jetzt quasi unser zweiter Wein. Hat noch jemand, also irgendwas, was bei der, was ihm zu der Ausstellung noch eingefallen ist, irgendwelche Bilder, die wir noch nicht besprochen haben, irgendwelche, also die besonders auffällig waren? Ich habe noch gar nicht zu dem tollen Triptychon gesagt, was ich so schön beschrieben habe. Gut. Ja. Das ist welches Triptychon. Fein. Machst du jetzt währenddessen den dritten Wein auf, oder wie? Nein, das ist wirklich ein bisschen gleich, so, das wird so auf die... Welches Triptychon nochmal, also dass wir... Nein, das war ja eine Frage, ob wir darüber reden wollen. Euch das alles... Weil, ich meine, mir ging es ein bisschen darum, ob wir jetzt quasi nur noch über Wein reden oder ob wir nochmal auf die Ausstellung zurückkommen. Nein, wir kommen auf die Ausstellung schon zumindest mit der Fazitrunde zurück. Daumen hoch, Daumen runter, hingehen, nicht hingehen, Wem kann man empfehlen? Aber, wie gesagt, also für die Leute, die sich vielleicht mehr für die Ausstellung oder für den Kulturaspekt interessieren, wollen wir dann noch ein bisschen dabei bleiben, bevor wir jetzt in den Wein abdriften. Sind wir bei dir. Das heißt, sag doch mal was zum Triptychon von der Anke, während ich den dritten Wein hole, oder? Ja, genau. Ja. Sehr gut. Los, Jungs, Triptychon. Ne? Oder über was anderes. Stimmt, wir waren schon mal im Triptychon und wir sind dann auf die Farbsportfotografie gegangen. Sportfotografie, Farbding gegangen. Wir müssen doch mal eine... Also, ja, das ist ja... Oh, der vierte Wein, du heißt ja, die Asche war der super, oder? War super. Gerade bei der Ausstellung sind wir uns alle so fürchterlich einig und beim Wein kriegen wir uns ein bisschen in die Haare. Obwohl ich der einzige Störfaktor am Tisch bin. Es tut mir leid. Florian ist kurz zum Wein rausgegangen. Nein! Hab jetzt der Podcast leider nur zu dritt. Nächste Woche dann nur zu zweit. Ich mache ihn auch jetzt alleine. Ich sitze hier alleine mit 5 Flaschen Rotwein. Und hab selber was gemalt. Ich beschreibe euch das mal. Scheiße. Oh, Entschuldigung. Ups, biebst mir Schimpfwörter aus. Nee, eigentlich nicht. Ja, hervorragend. Okay. Gut. Aber hat jemand von euch, also von euch dreien oder von uns zweien, mich kann schon nicht mehr erzählen, das Bedürfnis noch was zu sagen zu der Konferenzstellung? Wir waren glaube ich, bei dem kleinen Raum, beim letzten Raum, da haben wir noch nichts dazu gesagt. Stimmt, den fand ich auch dann eher so, Nein, fand ich super. Ich finde es tatsächlich, wenn ich da reingrätschen darf, fand es tatsächlich schön, weil sie erstens zeigt, dass sie sich mit der Art und Weise, wie sie Bilder komponiert, schon seit langem befasst. Und dass es halt tatsächlich auch mit diesem, man sieht da tanzende Derwische. Genau, und vielleicht nochmal kurz beschreiben, was man sieht, ja. Ja, man sieht da diese, ich habe es ja vorhin schon mal angedeutet, im letzten Raum ist das dann mit der Hängung der Bildkomposition, also dass man Bilder nimmt, die eigentlich aus unterschiedlichen Bereichen kommen. Wir haben dann einen Laubsteg, eine Kunstausstellung und eine klassische Sportfotografie aus dem Stadion heraus, die halt von der Optik her so nebeneinander gehängt werden, dass die Bildmotive sehr stark miteinander korrespondieren, also übereinstimmen. Da kann man eben sehen, da ist die Hängung als Triptychon oder wie auch immer man das nennen darf, so schön, weil es halt diese drei Bilder zusammen eben mehr sind als die Einzelnen, um mich auch da nochmal zu wiederholen. Und dass sie eben in ihrer Schwarz-Weiß-Bildästhetik bei der zweiten Bildkomposition, die in diesem Raum hängt, nochmal zeigt, welche Dynamik sie in ihre Bildserien in dem Fall dann bringt. Ja. Und wie sie schafft, eben tanzende Derwische über eine Bildfolge von 7 Bildern ins Tanzen zu bringen. Und letztendlich, wenn ich das noch dazu sagen darf, ist es halt einfach ein Ausblick, letztendlich ist es so ein Bonusraum nach dem Motto, so ist die Ästhetik oder die Fotografie von Frau Schmeken. Aber anhand der Derwischbilder, die, wenn ich das richtig übersehe, sind 6 Bilder, die nebeneinander angeordnet sind. Oder? 6 Bilder, die nebeneinander angeordnet sind, sodass es eigentlich so ein bisschen so einen Eindruck hat, als hätte da jemand so eine 180-Grad-Fotografie eigentlich fast aufgezogen. Und was mir im Kontrast zu der eigentlichen Ausstellung aufgefallen ist, war, dass sie bei dem Derwischbild sehr stark mit Bewegungsunschärfe arbeitet. Das zeigt, also in der Unterspielern-Ausstellung, da ist eigentlich nichts irgendwie, ist da bewegungsunscharf, das ist alles auf den Punkt genau und scharf. Ja, aber... Und gerade das macht, finde ich, dieser Raum hat ist quasi so ein Bonusraum, der, ja, mit der restlichen Ausstellung eigentlich nichts zu tun hat, außer ja, der einer ähnlichen Bildästhetik und eben einem, der Horizont der Künstlerin bewegt sich auch noch jenseits des Fußballfeldes. Soll einen, glaube ich, auch so ein bisschen auf das weitere Werk, genau, der Künstlerin leiten. Da liegt auch noch ein weiterer Bildband von ihr rum, den man sich auch anschauen kann. Ja, ja. Und eben diese Ausstellung, die diese Bilderserie, die aus in dem letzten Raum auch gezeigt wird, mit den, jetzt fällt mir der Titel nicht ein, aber das war halt eine auch sehr offenbar sehr gefeierte Ausstellung von ihr, die sie eben wohl das letzte Mal gemacht hat. Und zum Teil, wenn man in den Katalog blättert, erkennt man eben ikonografische Bilder von ihr, die ich aus der damaligen Pressefotografie auch schon kannte. Also wo ich eben selber gesehen habe, das ist ein Foto von Frau Schmeken, die ja eine wirklich eigene Bildikonografie hat. Geht auch schon so in Richtung Henri Cartier-Bresson, finde ich, falls euch der was sagt. Ja. Ja. Ja. Also man könnte natürlich auch sagen, ich denke, diese... Alter! Was denn, ist dein Weinkorn angelegt? Ja. Ich denke, danke! Was? Wenn ich mal vielleicht... Florian, kleinen ja, Spoiler. Nächstes Mal nicht. Vielleicht nicht alle durcheinander reden. Was? Wie? Also wirklich? Ja. Ich wollte noch zu diesem zusätzlichen Raum sagen, also er gibt einfach einen Kontext zu ihrem, also er gibt einen kleinen Ausblick auf ihr, sag mal, anderes Schaffen und gibt einen Kontext, in dem man dann halt vielleicht diese Serie, die spezifische Serie, um die sich die Ausstellung dreht, eben mit den Nationalspielern und der Nationalmannschaft eben einordnen kann. Ja. Wobei ich mich halt wirklich gefragt habe, ob das nötig war. Also der war für mich halt wirklich so ein Add-on. Ja, war schön, aber... Ja, das trinkst du jetzt alles aus. Im Hintergrund wird gerade einem Teilnehmer des Podcasts so, ungefähr jetzt, halber Liter Wein eingeschenkt. Ja, jetzt, wo allen eingegossen ist, wir haben jetzt in der Zwischenzeit den dritten Wein aufgemacht. Wurde allen eingegossen. Ich vermute mal, es ist der Wein, den die Anke mitgebracht ja, hat. Oh. Lies mal vor. Na, wie viel Prozent? Hier kriegst du auf die Fresse. Wir haben ein Van Volksem. Kann man den Saarriesling 2012. Ein Preis für Moment, ich lese mal vor. Weißt du wirklich Van Volksem wie so ein Vampir? Ja. Oh, Scheiße, es ist ein uraltes Weingut. Ja, Weingut Van Volksem, Roman Niewodzianski. Das ist Winzer des Jahres 2012, das ist ein 1A Weingut. Ihr Banausen! Ich auch so jetzt. Können Sie. Also, das ist auch ein Moselwein, wie hier steht. Ist auch ein Riesling. Ja. Oh mein Gott. Ist auch ein Riesling. Und Riesling in traditionellen Schiefersteinlagen an der Saar gewachsen, selektiv von Hand gelesen. Und für die Anke sind 12%. Wusste ich doch, habe ich rausgeschminkt. Ja. Wow, 12,5. 11,5 und 12%. So, Florian hat die Ehre, diese Wein zu zerreißen. Nein, ich, und Schlucken. Nein. Salatdressing ist ja schon. Das ist aber super, also für so ein Schwab das höchste ist aller Lob. Also mehr weiter aus dem Fenster lehnen kann er sich. Ja, Neck schimpft es genug Lob. Nee, ich muss gestehen, ich würde jetzt echt gerne noch mal ein zweites Glas haben und noch mal den ersten Wein dagegen testen. Weil ich mag an dem. Ja, ein zweites Glas ist noch für dich drin. Ja, wunderbar. Ich mag an dem sehr gerne, dass man da zum ersten Mal Banane hat. Ich mag Bananen in Weißwein und den schmeckt man wirklich. Aber da ist auch kaum Mineralität drin. Was wahrscheinlich mein Problem ist, weil ich bin zu meiner Weinhandlung des Vertrauens gegangen und gesagt, ich hätte gern Riesling mit mehr Frucht als Mineralität. Und dann habe ich halt den gekriegt. Und das Weingut kannte ich und ich dachte, wunderbar, kannst nichts mit falsch machen. Aber der ist mir jetzt auch fast ein bisschen zu nett. Nett ist echt die kleine Schwester von Scheiße in dem Fall. Wie gesagt, deswegen würde ich echt gerne noch mal den ersten dazu trinken, ob ich mich gerade irgendwie mit diesem 4-Euro-Wein da völlig alles für die ganzen Gaumen versenkt habe, keine Ahnung. Aber da würde ich jetzt einfach gerne noch mal die Gegenprobe machen. Auf jeden Fall zur Info, das Ding hat 12 Euro gekostet. Das Ding hat 70 Euro gekostet, nur dass ihr es wisst. 12 Euro sage ich jetzt, damit es besser klingt. Ja. Schon... Kurioserweise muss ich dazu sagen, vor dem Weinregal, vor dem ich stand, dieser Van Volksim fast direkt neben dem Dr. Losen, den ich dann ausgewählt habe. Ja. Und ich hatte ihn auch, also der hatte mich irgendwie so angelacht, aber dann habe ich den anderen gesehen, dachte mir, ach ja, den finde ich irgendwie. Den nehme ich jetzt mit, aber es ist ja auch gut, weil es wäre dann richtig doof gewesen, wenn wir beide mit demselben Wein eingelaufen wären. Das Risiko ist durchaus drin, fände ich. Das fände ich so eigentlich fast lustig. Gut, vielleicht das hätten wir im Vorfeld dann vielleicht doch absprechen können. Aber wenn wir tatsächlich so blind waren. Wir sind Podcast-Profis. Genau, das wäre bei der Verkostung natürlich noch lustiger, wenn wir viermal die gleiche Wein so. Ja, aber die. Also, ein bisschen kapriziös. Aber die Chance, gut, wir können uns ja vorher Vorgaben machen, der eine geht dahin, der andere dahin, dann hat man eh schon. In der Regel nicht dieselben Weine. Die trotzdem finde ich den okay. Aber ich würde echt gerne nochmal den essen. Kann ich nochmal ein Glas haben? Ich möchte nochmal einen Prosch. Ja, Moment. Ich trinke auch eine Flasche. Unterstehe dich. Nicht in meinem Haus. Nee, ich fürchte, wir haben deinen Wein zu spät getrunken. Weil die Frucht geht so ein bisschen unter jetzt in dem, was wir bisher getrunken haben, glaube ich. Ach was, wir haben aber zu viel getrunken. Siehst du auch mal einen Spuckeimer? Ja, das passt schon. Auch aus geräuschtechnischen Gründen finde ich einen Spuckeimer super. Mhm. reicht, ich will nur mal gegenkosten. Mhm. Also, was hat deiner nochmal gekostet? 15,99. Wow. Ich habe mich aber leicht getäuscht, weil da waren zwei Dr. Losen Weine standen nebeneinander. Der eine stand 9,99, dachte mir, das ist irgendwie ein super Preis. Beim anderen stand keiner dran, dachte ich, ja, dann wird es ja schon derselbe Preis sein. Und an der Kasse. Ja, dann habe ich erst ein bisschen geguckt. Das zahle ich nicht. Dann haben wir gedacht, na gut, okay, so sei es halt. Ja, genau. So sei es halt. Ein Weg des Schicksals, das war von einer höheren Macht beschlossen. Ich brauche Vergleichsglas, ich kann so nie arbeiten. Wollt ihr weiter über Kunst reden? Ich bin beschäftigt. Ja, nein, also wir warten jetzt tatsächlich auf deine Meinung. Der hat jetzt was. Der kriegt fast so einen rauchigen Beigeschmack, der erste. Ja, okay. Jetzt sollen wir noch mal erwähnen, der erste ist ein Dr. Losen. Haben wir schon erwähnt. Ja, aber der Hörer jetzt nach einer Stunde und 5 Minuten ist vielleicht nicht mehr ganz dabei. Der erste war ein Dr. Losen. Vielleicht habe ich mir etwas Unrecht getan mit meinem scharfen, schweren... fiesen Urteil. Ja, jetzt hast du eigentlich überhaupt einen Wein? Ja. Also schlecht. Good. It grows on me, wie wir Profis sagen. Okay, weiter. Wollen wir ein Fazit zu der Ausstellung ziehen? Ja. Erstmal Daumen hoch, Daumen runter von mir. Wie viele Daumen haben wir zur Verfügung? Wenn ich zwei hätte, würde ich beide nach oben machen. Reicht einer Daumen nach oben? Ich kann das... jeden auch nur in Ansätzen an Fußballinteressierten empfehlen, aber eigentlich jeden an Fotografieinteressierten, dem Fußball völlig egal ist, weil es einfach tolle Bilder sind. Ja. Toll präsentiert, toll aufgenommen, sehr sehenswert. Erwachsene bezahlen 9 Euro Eintritt. Wir haben uns dann, also ich habe mich für die Jahreskarte entschieden, weil die kostet 20 Euro und dann vielleicht sind noch andere weitere tolle Ausstellungen drin für den nur knapp doppelten Preis. Lohnt sich sehr, die Ausstellung ist noch bis zum, wie glaube ich schon erwähnt, bis zum 14. September zu sehen. in der Bilderstuck in München. Von mir gibt es einen Daumen hoch. Wie ist es bei euch? Ich glaube, über den Punkt haben wir lustigerweise gar nicht geredet. Wenn du dich nicht für Fußball interessierst und wenn dir unsere Nationalmannschaft völlig egal ist. Das fand ich auch so spannend, dass es einfach völlig egal ist, ob dir Fußball Spaß macht. Also ich glaube auch, dass diese Ausstellung auch jeden anderen begeistert, der nicht jeden Samstag im Stadion oder vor Sky hockt. Wobei für mich das mit der größte Reiz war, weil es für mich Leute sind, die mir so... Also erstens sind sie aus meiner absolut geliebten Sportart Nummer 1. Also ich kann ja gar nicht in Worte fassen, wie sehr ich dieses Ding liebe, das man da Fußball nennt, und dann eben noch das in einer Art und Weise präsentiert zu bekommen, die wahrlich nicht alltäglich ist. Das war für mich der höchste Genuss. Also die auch neu ist. Also, ja. Also ich meine, ich bin seit 30 Jahren Fußballfan und habe also dementsprechend auch sehr viel gesehen, aber wie wir vielleicht also schon auch haben anklingen lassen, es waren einfach viele Aspekte dabei oder viele Momente, die natürlich, also zigfach wohl in dem Spiel passieren, die einem aber nicht auffallen, diese Momente. Also sie hat Momente eingefangen, eben nach oder vor irgendwelchen Aktionen, die einem vielleicht in Erinnerung bleiben. Also sagen wir mal, gehen wir nochmal ein bisschen zum Anfang zurück zu Ankes Eckballbild, ja, mit Mario Götze. Ja, normalerweise, was bleibt einem von dem Eckball in Erinnerung? Die Aktion, die dann folgt, wenn die Flanke im Strafraum ist, dann Kopfball, eine Abwehr oder was weiß ich was. Also quasi das Resultat. Aber sie fängt ja den Moment ein zwischen, nicht einmal den Moment, wo die Aktion beginnt, sondern kurz nach dem Beginn, aber bevor das, was eigentlich so sportlich oder im Spiel in Erinnerung bleibt, passiert. Aber sie fängt einen Moment ein, der uns normalerweise gar nicht auffällt. Ja. Und also gibt uns einen neuen Blick auf etwas, was uns eigentlich extrem vertraut sein müsste. Und also das ist... also Für ich denke, also für alle, die hier in der Runde sitzen, die sich mit dem Fußball eben auch sehr viel auseinandersetzen, eben spannend, aber ich denke, also ich schließe mich dem Kai an, ich gebe auch also auf jeden Fall einen Daumen rauf und eine Empfehlung ist anzuschauen, aber tatsächlich auch für Leute, die mit Fußball nichts zu tun haben, weil wir haben das ja hoffentlich auch ganz gut anschneiden können oder wie sie die Meinungen sind ja da ganz klar da, dass es auch wirklich in wirklich sich auf die Kunst oder wirklich bezieht, Momente aufgreift, die wirklich im Allgemeinen, also auch immer wieder in der Kunstgeschichte auftauchen und deswegen einfach allein dessen, also ich glaube, selbst wenn man wirklich Fußball und die Nationalmannschaft und das Ganze drumherum doof findet, wird man in diese Ausstellung gehen können und sagen können, ich finde die Fußballer vielleicht immer noch doof, aber das fand ich total spannend, ja, wie sie die irgendwie eingefangen hat, wie das, also die Dynamik, wie sich das auf also Ikonografie bezieht, also auch verschiedene, haben wir auch angeschaut, verschiedene Zeiten der Kunstgeschichte. Wir haben die Renaissance erwähnt, die Antike und so weiter. Ich glaube, es ist eine der Ausstellungen, wo man wirklich, ohne Zweifel sagen kann, da ist wirklich für jeden was drin. Mhm. Und das, glaube ich, das ist bei vielen Kunstausstellungen nicht der Fall. Also deswegen von mir auch eine uneingeschränkte Empfehlung, sich das anzuschauen. Kann mich da nur anschließen. Also ich mache es kurz. Von mir Daumen hoch. Ich würde wieder hingehen. Ein zweites Mal, das wäre auch eine Spannung. Würdest du ein zweites Mal reingehen? Aber ist nicht auch wieder nur eine theoretische Frage, weil in der Regel man ja Ausstellung, obwohl, weiß nicht, man kann auch Ausstellungen so sehr lieben, dass man noch ein zweites, ein drittes und viertes Mal. Habe ich schon gemacht. Würdest du ein zweites Mal? Also als Schwabe muss ich natürlich antworten, wenn ich die Jahreskarte habe. Ja. Ich kann dir meine leihen. Entschuldigung, dass ich in dein Fazit reingehe. Nein, gut, also ich würde mit Jahreskarte würde ich nochmal reingehen. Gut, ich habe natürlich auch eine Jahreskarte und deswegen würde ich auch nochmal reingehen. Deswegen gibt es von mir auch einen Daumen hoch. Wurde auch schon alles gesagt, deswegen eben Daumen hoch, Punkt. Außerdem möchte ich mein Urteil zum ersten Wein widerrufen und ihn jetzt vor meinen eigenen einordnen. Also meine Rangfolge der Weine, weil das müssen wir ja auch noch zum Abschluss bringen. Wir haben noch einen vierten Wein. Ich glaube, den vierten trinken wir unter Ausschluss der Öffentlichkeit und machen hier Schicht. Oder was? Wollen wir noch? Nein. Das kommt dann in die ID3-Tags, oder? Vorstellungsfazit. Ja, okay, ja, das ist jetzt ein Bonus-Track, vierter Wein. Natürlich. Also ich meine, man muss jetzt dazu sagen, jeder hat einen Wein mitgebracht und wir werden. Ich glaube, dass der vierte Wein gesprochen wird. Ja, fein. Ja. Also ich meine, der aufmerksame Hörer wird festgestellt haben, dass aus dem Ausschluss, also dass nach dem Ausschlussverfahren, dass Kai auch noch einen Wein mitgebracht hat und der jetzt noch zu Ankes Schafott geführt werden muss. Ja. Und wie ich mich drauf freue. Ja. Am meisten freue ich mich auf die Geschichte, wie ich mich entschlossen habe, diesen Wein zu kaufen. Ja, wunderbar. Also, du holst den vierten Wein, wir reden jetzt über was anderes. Ja. Nein. Ja, wollt ihr vielleicht noch einen Bonus-Track, also zur Ausstellung? War jetzt dein Fazit eigentlich? Ihr habt eigentlich schon alles gesagt. Will ich noch irgendwas sagen? Weiß ich nicht. Ich habe auch meine Lieblings. Wir haben vier nach oben gereckte Daumen. Absolut. Mehr Lob geht eigentlich nicht. Bin mal gespannt, ob wir das nochmal erleben werden. Genau. Also, das sollte man dem Hörer vielleicht auch sagen, wenn es nicht nur negative Kritik hagelt. Selbst wenn es nur negative Kritik hagelt, machen wir einfach weiter mit dem Projekt. Ja, Also es soll tatsächlich auch nicht der Eindruck entstehen, dass wir unreflektierte Jubelperser sind. Was? Nein. Wie viel Prozent? Nein, aber das ist eine tolle Ausstellung. Ja, genau. Ja. Okay. Kaching. Skoll. Prost. Okay, was machen wir jetzt? Wir reden über den vierten Wein. Aber der ist ja noch nicht mal im Glas. Das kann jetzt nicht. Deswegen dachte ich, wir machen jetzt Schicht, weil... Hä? Weil halt war jetzt so ein schönes Fazit. Aber gut, das nächste Mal müssen wir die Weine schneller trinken. Und nein, ich finde es völlig undramatisch. Das ist jetzt so eine leichte, ein retardierendes Moment. Da kann der Hörer mal in sich gehen. Oh Gott. Über was hat er jetzt die letzte Stunde? Und stimmt, jetzt können wir mal kurz aufs Klo gehen. Genau, was man bei Podcasts so macht. Ja, gut. Wir können auch alle mal unser Twitter-Feed checken. Oh, ich habe noch was im Glas. Eins vorweg, das ist offensichtlich der einzige Bio-Wein in der Reihe. Oh. Müssen wir jetzt alle aus einem Glas trinken oder sollen wir unser Kram eben wegkippen? Oh. Ich frage nur. Noch ein Glas. Nein, Mann, ich noch ein Glas. Vielleicht sollte man kurz dem Hörer erwähnen, dass es ein Soundeffekt ist. Das ist nicht der Florian, ist das eine natürliche Stimme. Mit ihrem Endgerät ist alles in Ordnung. Wo ist die Anke jetzt hin? Dritten Wein entsorgt. Anke! Aber der war doch super. Ja, aber jetzt brauche ich einen. Oder war das der nicht so... Das war Ankes Wein, genau. Den sie entsorgt hat. Sie ihren eigenen Wein entsorgt? Ich brauche doch Platz im Glas. Ich hätte auch schon ein anderes Glas gegeben. Das ist schon mal sehr hell. Okay. Unfassbar! Noch nicht mal aus 10 Meter Entfernung. Der Wein ist aber sehr hell. Ja. Auch das ist eine valide Möglichkeit, einen Wein zu verkaufen. Das war schon negativ. Neben Bemerkungen, es scheint sich rauszubilden, dass die Anke so ein bisschen der Reich Ranitzky unser Wein hier ist. Ja. Dieser Wein ist blitzig. Ja. Aber das ist doch viel zu hell. Und das ohne mal eine Stunde. Das Schöne ist ja, wir haben uns ja genau ins Skript gehalten. Das ist so geil. Wir haben, du machst dann diese Rolle. Du fragst dann mal nach dem Alkohol. Ja. Welche Rolle habt ihr, ihr Penner? Wie viel Prozent? Lies mal vor. Ja. Moment, darf ich vielleicht kosten? Darf ich vielleicht doch nochmal selbst probieren? Ja, ich habe auch nichts im Glas. Nee. Jetzt geh halt ich kurz zurück. Interessant. Ich sage jetzt gar nichts. Ich finde ihn interessant. Was heißt interessant? Spezifizieren Sie interessant? Ja, ich habe nicht erwartet, dass er so schmeckt. Ich finde ihn interessant nach der Reihenfolge der Weine. Er hat tatsächlich was für mich ein bisschen was Eigenes, was anderes als die anderen. Ja, er schmeckt wie nach Riesling. Darf ich mal? Also ich darf mal vorlesen. Es ist ein 2013er Riesling aus der Pfalz. Es ist ein Biowein nach der EG Öko-Verordnung. Für die Anke, er hat 11,5%. Dafür stehe ich doch morgens nicht mal auf. Und abgefüllt von Rheinberg Kellerei in Bingen. So was trinkt Anke zum Außenlichter. Ja. Haben wir jetzt eigentlich bei den Einzelnen. Ich kriege hier einen völlig falschen Eindruck. Wir haben jetzt bei der Ausstellung schon Daumen oben, Daumen unten gemacht. Haben wir es bei den Weinen auch gemacht? Nee, noch nicht. Wir haben ja noch nicht getrunken. Lassen wir das doch mal. Also ich glaube bei den Weinen, ist es ein bisschen schwieriger. Okay, Daumen rauf, Daumen runter. Nur bei der Ausstellung. Ausstellung. Also okay. Ich denke, Ausstellungsempfehlungen Und bei den Weinen muss man gerne. Einfach zuhören. Also bei den Weinen, also ich könnte bei den Weinen bei den Weinen also Reihenfolge kann der festlegen. Hast du ja schon, hast ja schon gemacht. Ja, aber das wäre jetzt halt ein Vorschlag. Rein Trinkliebe, bla. Ja, dann kann man auch da morgen man könnte vielleicht also dann versuchen, Fazit so, wer fand welch, also Wein am besten. Ja. Aber ohne jetzt also Trink- oder Kaufempfehlungen, ich glaube, so weit würden wir jetzt nicht gehen. Nee, also können. das wäre jetzt auch mein Schwerpunkt, aber also, weil also bei der wir lösen uns dann von dem Kulturpodcast und werden dann so ein Weinpodcast, wenn wir sagen, ja. Weinkaufempfehlung, ja oder nein. Okay. Das ist halt so ein Nebeneffekt. Ich denke, dass der geneigte Hörer kann sich dann oder die selber. Entschuldigung. Das geneigte Hörerlein kann sich dann selber dann eine Meinung bilden, ja. ob wir alle dumm sind und sie den Wein trotzdem kaufen oder sagen, vielleicht glauben wir ihnen, der ist gut. Ja. Okay. Haben wir noch was anderes außer interessant zu diesem Wein? Ja. Ich muss meine Story noch erzählen, wie ich diesen Wein gekauft habe, weil ich mich heute aus dem Haus ging und noch Milch kaufen musste und dachte, ich habe im Haus einen Supermarkt, gucke ich mal, was da im Weinregal steht. Ja. Und habe im Weinregal gesehen, im Weinregal standen natürlich tatsächlich zwei oder drei Sorten Riesling und ich habe den, dachte mir, Bio-Wein, 3,99. Oh dear God. Den bringe ich mit. Also ja. Wir haben ja... Und für und ich drei... Best. Es gibt keinen guten Wein unter 4 Euro. Das ist und ich finde ihn für 3,99 sehr gut. Ja. No. Entschuldigung, aber ich no. Find den, okay, ja, du findest ihn gut. Ich finde ihn gut. Mir reicht's. Ich bin aber leicht zu befriedigen, wenn es um... billige Riesling Weißwein. Wir lassen das mal also, gehen. Also eigentlich sehr interessant. Wir haben mal so als Bemerkung, wir haben ja eine gewisse in der Anschaffung eine gewisse Dichotomie. Wir haben also zwei. Ich habe da noch ein großes Wort. Ja. Den ganzen Abend. Hat er auch diesen einen. Ein monetäres Gefälle. Also auf. Ja. Also wir haben zwei Weine in der Preiskategorie 4 Euro und wir haben zwei Weine in der Kategorie um die 15 Euro plus minus heute Abend getrunken, probiert, in der Luft zerrissen, rehabilitiert. Da war ja wirklich alles dabei an Urteilen. Der schmeckt wie so aber, die will ich nicht. Nee, ist nicht mein Zeug. Ja. Aber also wenn es nach mir geht, ich fand jetzt den ersten wirklich am besten und danach kam meiner. Das eigentlich interessant ist, du hast den Wein jetzt erst richtig zerrissen, als du den Preis erfahren hast. Nee, ist nicht wahr. Ja, doch, ich habe schon vorher ziemlich das Gesicht verzogen. Ja. Ja, Lindverkostung for the win. Ja. Da haben wir doch die ganze Zeit gemacht. Nein. Wow. Was? Ja. Ja, das also, ich meine, vielleicht müssen wir die Blindverkostung. Ja, ja. Das müssen wir jetzt nächstes Mal ein bisschen besser vorbereiten. Ach, was? Läuft super. Ja. Kriegen wir ihn. Also, da das sehe ich aber, das Problem. Vielleicht auch Rotweine, meine, also ja. Ein paar origineller Vorschlag. Ja, ja. Wir werden sehen, was das nächste Thema ist, welche Ausstellung uns als nächstes reizt, welches Kulturereignis. Welche Veranstaltungen und welche Weine thematisch wir uns dazu ausdenken oder ob wir dann komplett freestylen und wie gesagt, also wer so lange ausgehalten hat, vielen Dank fürs Mithören. Es hat mich sehr gefreut. Ich bedanke mich bei Flo, Anke und Kai für die nette Runde und für auch den gemeinsamen Besuch in der Ausstellung. War sehr entspannt und angenehm. Wir machen es wieder. Und wenn ihr wollt, könnt ihr dann wieder unseren Senf dazu hören. Danke, ciao. Alter. Wir haben zu danken. Genau, ciao. Vielen Dank. Danke, ciao. Ich mach da mal aus. Wo ging das nochmal aus? Jetzt kann ich Alter Podcaster-Witz. Jetzt kann ich da sagen, der 4 Euro war total super. Okay. Jetzt mach ich auch wirklich aus.